بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللسوك بيت الله دم هاند بلتن من الله سيجن هايل بام هاتش كايتر بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم دي بستن على ووتن دي ووتن الله دي بست على رشتلاتن مس دي رشتلاتن من محمد صلى الله عليه وسلم دي übelsten aller Dingen die Neuerung und jede Neuerung ist eine Bid'a und jede Bid'a führt zur Hölle. Oder jede Neuerung ist eine Erfindung in der Religion und jede Erfindung führt zur Hölle. Das neue Kapitel von heute lautet Babun man sabba dahra faqad aadha Allah. Es lautet, wer die Zeit beleidigt, hat Allah gekränkt. Das Beleidigen der Zeit, mit der Zeit ist gemeint der Tag oder die Nacht oder das Jahr oder der Monat. Alles, was Zeitspannen also umfasst, ja, das ist mit der Zeit gemeint. Und es geht einfach darum, dass man den Tag beleidigt oder das Jahr beleidigt oder etwas Ähnliches sagt. Das schlechte Sprechen über irgendwelche Zeiten ist in drei Kategorien einzuteilen. Erstens einmal kann es sein, dass man einfach ausdrücken möchte, dass der heutige Tag für einen selbst schlecht war oder anstrengend war oder schwierig war, das ist in Ordnung, denn auch im Koran heißt es هذا يوم عصيب und zwar heißt es in Surat Hud Vers 77 heute oder dies ist ein drangsalvoller Tag, das heißt dies ist ein schwieriger Tag, ein anstrengender Tag und zwar geht es um Lut alayhi salam. Hat dies gesagt. Insofern hat er über diesen Tag gesprochen, ist ihn als einen schwierigen, anstrengenden Tag bezeichnet und damit ist keine Beleidigung verbunden und auch nicht damit, was mit den nächsten zwei Kategorien gemeint ist. Die zweite Sache könnte sein, dass jemand denkt, wie manche Atheisten denken, dass sie allein durch den Verlauf der Zeit sterben werden oder Leute, was es geboren werden. Und das heißt, man denkt, dass irgendwie die Zeit selbst, der Tag selbst, eine, was ja eine eigenständige Schöpfung ist, irgendwie selbst etwas verwaltet und selbst etwas bestimmt, unabhängig von Allah subhanahu wa ta'ala. Das wäre Shirkun Akbar, weil man hier glaubt, dass es einen weiteren Schöpfer gäbe neben Allah subhanahu wa ta'ala. Und jeder, der denkt, dass, oder jeder, der glaubt, dass es einen weiteren Schöpfer gibt neben Allah subhanahu wa ta'ala, ist Kafir, wie zum Beispiel bei den Zoroastriern, die glauben, dass es einen Schöpfer gibt der Nacht und einen Schöpfer des Tages. Das eine ist der Gott des Guten, der andere ist der Gott, der das Schlechte erschaffen hat, und all dies ist natürlich klarer Kufr. Und die dritte Möglichkeit ist, dass man den Tag beleidigt, die Zeit beleidigt und was damit gemeint ist, werden wir gleich sehen. Aber nicht, weil man denkt, dass der Tag an sich irgendetwas bewirken könnte, dass die Zeit an sich irgendetwas bewirken könnte, sondern man glaubt sehr wohl daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der Nutzen bringt und Schaden abwehrt. Aber man denkt irgendwie, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Tag und zwischen der schlechten Sache, die einem an diesem Tag passiert ist. Und Beispiel dafür wäre, wenn jemand den Tag tatsächlich beleidigt. Und wenn er sagt, heute, wie gesagt, also das war, also der Tag heute, das letzte Jahr hat uns nur Schlechtes gebracht. Ja? Wenn man hiermit meint, irgendwie, dass die Zeit etwas damit zu tun hat, oder irgendwie den Tag beleidigt oder das Jahr beleidigt, das war ein schlechtes Jahr. Und all diese Sachen hat natürlich, ist es natürlich eine Art schwacher Sinn, weil die Zeit an sich oder die Tage, was ja damit gemeint ist, und die Monate und die Jahre und die Wochen, sie können weder Gutes bringen noch Schlechtes bringen, denn Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, der all diese Sachen bestimmt hat. Und er ist derjenige, der für dich das Gute wollte oder für dich das Schlechte wollte, was dir eben geschehen ist. Und wenn man jetzt den Tag beleidigt, den Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, dann ist es so, als würde man Allah beleidigen. Wenn man den Tag beleidigt, ist es so, als würde, dann ist nicht so, sondern dann hat man Allah subhanahu wa ta'ala gekränkt. Und ihr wisst, dass das Kränken, jemanden zu kränken, das heißt nicht unbedingt, dass die andere Person dadurch Schaden erleidet. Zum Beispiel kränkt es den Menschen, dass er unangenehme Gerüche zu riechen bekommt, wie von Zwiebel oder von Knoblauch. Aber das bedeutet noch nicht, dass diese Person, die das riechen muss, irgendwelchen Schaden dadurch erleidet. Und das ist eben auch die Sache in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Es mag zwar sein, dass er dadurch gekränkt ist, und daran glauben wir, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam es gesagt hat, aber Allah subhanahu wa ta'ala erleidet dadurch keinen Schaden, im Gegensatz zum Menschen, der eventuell Schaden erleiden könnte dadurch, dass man ihn kränkt. Und deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, wenn man etwas tut, was Allah nicht gefällt, dann verwendet er das Wort Adha, wie wir in der Überschrift gehört haben. Adha bedeutet eben eine Art Kränkung oder eine Art Leid zufügen. Und Allah sagte im Koran, إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. Das heißt, wahrlich diejenigen, die Allah und seinen Gesandten Leid zufügen. Allah verflucht sie im Diesseits und im Jenseits und er hat für sie schmachvolle Strafe bereitet. Und ebenso sagte Allah subhanahu wa ta'ala im Hadith, den wir gleich sehen werden, dass man durch das Beleidigen der Nacht und des Tages Allah subhanahu wa ta'ala durchkränkt oder Leid zufügt, aber vielleicht ist das Wort Kränken hier besser angesiedelt. Aber das Wort Schaden zufügen, niemand kann Allah subhanahu wa ta'ala Schaden zufügen. Und deswegen sagte Allah in Surat Al-Imran im 176. Vers, إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُوا اللَّهَ شَيْئًا. Sie werden Allah niemals schaden können. Oder Allah sagte auch in einem Hadith Qudsi bei Sahih Muslim, يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي. O meine Diener, ihr werdet mir niemals schaden können. Als nächstes erwähnt der Autor einen Vers aus dem Koran, der folgendermaßen lautet: وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. Und sie sagten, es gibt nur dieses Leben des Diesseits. Wir werden sterben und lebendig sein, oder wir sterben, werden geboren, und nichts als die Zeit wird uns vernichten. Nichts als die Zeit wird uns praktisch sterben lassen. Und das heißt, sie glauben nicht daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der bestimmt hat, durch Al-Qadar und Al-Qadar, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt sterben wird, sondern sie glauben daran, durch die bloße Tatsache, dass man lange lebt und durch die Krankheiten, die es gibt und durch die Sorgen und durch die Dinge, die einen bedrücken, dass man dadurch stirbt. Und das natürlich kann man dem kann man entgegnen. Man kann beweisen, dass dies falsch ist in zweierlei Hinsicht. Erstens einmal durch die Textbeweise, die es im Koran gibt, können wir zeigen, dass das einfach falsch ist. Dass man stirbt nicht aufgrund von bestimmten Ereignissen, sondern man stirbt dadurch, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen bestimmt hat, dass man sterben wird. Und dazu gibt es dann die verschiedenen Ursachen. Aber es gibt auch Ursachen, das heißt, zwei Personen haben irgendeine Krankheit, der eine stirbt daran, der andere stirbt daran nicht. Also liegt es nicht unbedingt an der Krankheit, sondern es liegt daran, ob Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, dass du sterben wirst oder nicht. Und umgekehrt, dass die lange Zeit nicht der Beweis dafür ist, nicht diejenige Sache ist, dass die Zeit nicht diejenige ist, die einen sterben lässt, ist, dass wir kennen Leute, die lange gelebt haben, viel, viel länger als wir, trotzdem nicht gestorben sind, wie zum Beispiel Nuh a.s., der 950 Jahre lang gelebt hat, wie es in Surat al-Ankabut wortwörtlich heißt, und unser einer würde nicht 950 Jahre lang leben. Und dann würden wir denken, ja gut, es liegt einfach daran, dass der Körper nicht länger hält. Nein, bei Nuh hat es länger gehalten. Und das ist einfach eine Sache von, wann lässt Allah subhanahu wa ta'ala dich sterben? Dann wirst du auch sterben. Und umgekehrt, wir kennen auch Beispiele von jungen Menschen, die sterben, ohne dass wir einen offensichtlichen Grund dafür kennen. Okay. Warum hat der Autor, rahimahullah, diesen Vers jetzt gebracht in Bezug auf das Kränken Allahs, wenn man die Zeit beleidigt, weil jemand, der behauptet, dass die Zeit es ist, die einen sterben lässt, das ist derjenige, der denkt, dass es einen der Schirk begeht. Und Schirk ist zweifellos eine Form der Beleidigung, wenn es nicht sogar die schlimmste Form der Beleidigung ist. Und zweitens, weil wenn einem etwas Übles passiert, dann und man denkt, dass die Zeit ist, der Grund ist, warum man gestorben ist oder warum einem ein Kind gestorben ist, dann wird man automatisch die Zeit dafür verantwortlich machen. Und deswegen hat der Autor, rahmallah, diesen Vers in diesem Kapitel erwähnt. Dann erwähnt er einen weiteren Hadith über Abu Huraira überliefert, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem Allah ta'ala sagte, يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. Er sagte, Allah sagte in Hadith Qudsi, der Sohn Adams oder der Mensch kränkt mich, er beleidigt die Zeit, ich bin die Zeit, ich lasse die Nacht in den Tag umgehen und den Tag in die Nacht. Diese Überlieferung nehmen wir sie uns erstmal vor. Und zwar sagte Allah subhanahu wa ta'ala, sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, qala Allahu ta'ala. Das Wort ta'ala kommt vom arabischen Wort ulu. Und das Wort ulu bedeutet die Höhe. Und es wird im Allgemeinen im Deutschen übersetzt mit Allah, erhaben sei er. Oder der Erhabene. Bessere Übersetzung ist vielleicht Allah, er sei erhaben. Ja? Oder erhaben sei er. Ja, weil es wie eine Art Dua, wenn wir es für einen Menschen so verwenden würden. Ja? Und was ist mit der Höhe hier gemeint? Und zwar liegt weit über jede Art von Mängel und er ist weit erhaben, er liegt weit über irgendwelche Form von Fehlern und er selbst natürlich ist weit oben an sich. Ja, das ist die Sache. Also deswegen ist Allah subhanahu wa ta'ala al-A'la, der Höchste, weil er tatsächlich im übertragenen Sinne der Höchste ist und auch in Wirklichkeit der Höchste ist. Niemand ist über Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass Allah sagt, der Sohn Adams kränkt mich, dann, wie gesagt, gehört zu unserer Aqida, dass wir das einfach so hinnehmen, wie es ist. Und wir wissen aber gleichzeitig, dass der Mensch Allah nicht schaden kann, wie es im Hadith heißt und wie es in der Ayah heißt, die wir vorhin zitiert haben. Denn wer kennt Allah besser als Allah selbst? Niemand. Und deswegen ist es, das ist ja ein Hadith Qudsi. Allah spricht und sagt, der Sohn Adams kränkt mich. Und deswegen nehmen wir das einfach so hin, wie es ist. Aber gleichzeitig glauben wir immer noch an alle anderen Verse im Koran, in denen es zum Beispiel heißt, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Nichts ist ihm gleich und er ist der Allhörende und der Allsehende. Und wir lassen praktisch, alhamdulillah, niemals irgendeinen Vers außer Acht. Ja? Das ist das Problem von einigen Sekten, dass sie einen Vers nehmen, sich daran festklammern und dabei alle anderen Verse außer Acht lassen. Aber wir glauben an den gesamten Koran und wir glauben auch daran, dass es keine Verse gibt, die den anderen widersprechen. Und deswegen glauben wir auch nicht an irgendwelche an eine Gleichsetzung, an Mumathala. Das heißt, wir glauben, wenn wir über Allah irgendwas erfahren, dann wissen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala anders ist als wir in jeglicher Hinsicht und deswegen sich irgendeine Vorstellung zu machen, dass es bei Allah so ähnlich wäre wie bei uns, das ist also verboten und wir wissen, dass es auf keinen Fall so ist. In Hadith heißt es jetzt folgendermaßen, يَسُبُّ الدَّهْر, er beleidigt die Zeit, وَأَنَا الدَّهْر, und ich bin die Zeit. Aber dieser Ausdruck, ich bin die Zeit, den brauchen wir eigentlich gar nicht so zu übersetzen, das ist der Vorteil übrigens, wenn man manchmal übersetzt, dann übersetzt man gleich die Bedeutung des Hadithes. Weil der Hadith bedeutet nicht, ich bin die Zeit, dass Allah selbst ist die Zeit. Und der Hadith bedeutet, ich bin derjenige, der die Zeit bestimmt hat oder erschaffen hat oder verwaltet oder wie auch immer. Weil der Hadith geht nämlich weiter und ist praktisch selbsterklärend. Und zwar sagte er, وَقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ, ich lasse die Nacht und den Tag ineinander übergehen. Und ihr wisst ja, dass die Nacht und der Tag sind Zeiten und sie sind Schöpfungen von Allah. Und deswegen Allah und Allah sagte, ich lasse die Nacht in den Tag eingehen oder übergehen und ich lasse den Tag in die Nacht übergehen, ja? Und deswegen sind das natürlich eindeutig zwei verschiedene Sachen. Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht die Zeit selbst, sondern er ist der Schöpfer dieser Zeit. Sonst hätte er nicht danach gesagt, ich lasse den Tag in die Nacht übergehen, umgekehrt. Ja, das macht keinen Sinn. Wenn er sich selbst in sich selbst umgehen lässt, das macht keinen Sinn. Ja. Darum geht es nicht. Und das gibt es im Arabischen, dass manchmal einfach ein Wort weggelassen wird und dann, dass man den aus dem Zusammenhang versteht. Ja. Und ähnlich sagte Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls im Koran, in Surat Al-Imran 140. Vers, وَتِلْكَ الْأَيَّامِ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Und diese Tage des Kriegsglücks lassen wir unter den Menschen wechseln. Ja, mal die einen, mal die anderen. Ja, das gehört zu den Sunan von Allah, zu den Gesetzen Allahs. Und deswegen wissen wir, dass manche Gelehrte hier einen Fehler gemacht haben und gesagt haben, Ad-Dahr gehört zu den Namen Allahs. Wie zum Beispiel Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, er sagte, inna ad-Dahr min asma'illah. Er sagte, Ad-Dahr gehört zu den Namen Allahs. Und das wissen wir jetzt, dass es falsch ist, weil wenn man den Hadith selbst verinnerlicht, dann wissen wir, dass das nicht der Tatsache entspricht. Und außerdem, die Namen Allahs sind schön. Und sie beinhalten immer Bedeutungen. Wenn wir wüssten, dass Allah Ad-Dahr wäre, die Zeit wäre, was würde sich dann für uns daraus ergeben? Wenn wir es euch bewusst machen, wenn wir einen Namen Allahs hören, dann ergibt sich immer was daraus. Zum Beispiel As-Sami', der Allhörende. Daraus ergibt sich, dass du weißt, dass egal wie leise du sprichst, und auch wenn du nur in Gedanken etwas hast, Allah weiß es und hört es. Al-Basir, der Allsehende, kann sich nicht verstecken. Allah sieht dich überall. Ar-Rahman, der Al-Abama, das heißt, Allah ist der Barmherzige, er ist von demjenigen, der dich erbarmt, deswegen verlangst du die Rahmen von ihm und erhoffst es von ihm. Ja? Also das sind alles die Namen Allahs, sie haben immer irgendwelche Bedeutungen, ja? Deswegen sind sie auch schöne Namen. Aber Ad-Dahr wäre kein Name, der etwas sehr Sinnvolles dahinter steckt, wie bei den Namen, die uns bekannt sind. Wallahu ta'ala a'lam. In einer anderen Version heißt es, لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. Das heißt, beleidigt nicht die Zeit, فإن الله, denn Allah ist die Zeit, beziehungsweise denn Allah ist der Schöpfer der Zeit oder ist Allah ist der Lenker der Zeit oder der Bestimmer der Zeit, wie man es auch immer einfügen möchte. Diese zweite Überlieferung ist die entscheidende, also mehr oder weniger entscheidende, weil hier ist das Verbot, dass man praktisch die Zeit beleidigt. Ja? Dass man irgendwie schlecht dass über den Tag spricht und denkt, dass der, also egal ob man, wenn man denken würde, dass die Tat der Grund ist, der Tag der Grund ist, wäre eine Form von Schirk. Ja? Aber dass man schlecht über den Tag spricht, das ist eine schlechte Sache, denn Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, der den Tag so bestimmt hat, wie er ist. Und wenn du praktisch den Tag beleidigst, dann ist es so, als hättest du denjenigen beleidigt, der ihn gemacht hat. Ist ja auch so. Ja? Also wenn jemand dir etwas Schönes zusammenbaut, und du sagst, das ist ja Schrott, was das ist, und derjenige, der das gebaut hat, hört dich, dann weiß er, dass du in Wirklichkeit sagen willst, dass er das nicht fähig ist, richtig zu machen. Das ist ja die Sache, die dahinter steckt. Und bei Allah ist es umso schlimmer. Bei Allah ist es umso schlimmer, denn Allah erschafft ja nicht etwas, was für uns schlecht ist. Das Allah erschafft nicht etwas, was für uns schlecht ist. Ja? Sondern Allah subhanahu wa ta'ala ist der Erschaffer von allem. Und je nachdem, wie wir es anwenden, ist gut oder schlecht. Zum Beispiel der Shaitan. Der Shaitan, natürlich ist er schlecht für die Menschen, aber nur, wenn sie ihm gehorchen. Wenn sie ihm nicht gehorchen, dann ist er gut für sie. Ja? Also insofern, Allah subhanahu wa ta'ala erschafft nicht etwas Sinnloses. Ja? Das ist das erste Kapitel für heute, liebe Geschwister. Und jetzt kommen wir zum zweiten. Das zweite Kapitel lautet Babun at-Tasammi bi Qadil Qudati wa Nahwi. Die Namensgebung, das Kapitel lautet folgendermaßen, dass man sich einen Namen gibt, wie zum Beispiel Richter der Richter oder ähnliches. Richter der Richter oder ähnliches. Ihr wisst, wenn man sagt Richter der Richter, das ist eine Art, ein sehr großes Lob. Also wenn du einen Richter bezeichnest, er ist der Richter der Richter, das heißt so viel wie, er ist der beste Richter von allen. Oder andere Namen, wie wir gleich also sehen werden. Ja? Das ist die Frage, was sich daraus ergibt. Natürlich, diese Art von Namen sind verboten und man darf sie nicht verwenden, weil sie riechen nach was? Nach einer Form von Ashirk. Denn bleiben wir bei speziellen Beispielen. Bei diesem Beispiel Qadi al-Qudha heißt Richter der Richter. Wir wissen, dass es Richter unter den Menschen gibt. Und wenn du jemanden als den Richter aller Richter bezeichnest, ohne das näher einzuschränken, dann ist eigentlich der Richter aller Richter ist Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ist der Richter. Ja? Und wenn du jetzt jemanden als den Richter der Richter bezeichnest, dann hört sich das so an, als wäre das eine Form von Beigesellung. Und diesen Begriff verdient nämlich nur Allah subhanahu wa ta'ala. Oder genauso, wenn du sagst Hakim al-Hukkam, der Regierende aller Regierenden. Ja, der höchste Regierende ist Allah. Und wenn du jetzt diesen Namen jemanden gibst, einem Menschen gibst, einem Geschöpf gibst, dann ist es eine Form von Ashirk. Oder Malikul Amlak, das heißt, der König der Könige. Ja, wir wissen, dass der König von allen Königen ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen darf man den Begriff nur für ihn verwenden. Und Allah ist derjenige, der Richter, der über allen anderen Richtern steht. Und er ist derjenige, der über allen anderen steht, was die Regierung angeht. Und er ist derjenige, der letztendlich alle Entscheidungen trifft. Genauso zum Beispiel, was in die ähnliche Richtung geht, je nachdem, was man damit beabsichtigt, ist der Begriff Sheikhul Islam. Wir kennen, es gibt einige Gelehrte, die in der Geschichte als Sheikhul Islam bezeichnet worden sind. Unter anderem Sheikhul Islam Ahmad ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, oder auch Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, der Autor dieses Buches. Und wenn man damit meint, dass er der absolute Sheikh ist, der absolute Gelehrte ist im Islam, von dem man alles lernen kann sozusagen und der sozusagen das letzte Wort hat in allen Angelegenheiten, das ist natürlich falsch und verboten, denn es gibt da noch andere, die diesen Begriff eher verdient hätten, wie zum Beispiel Abu Bakr radiallahu anhu, denn er ist der beste Mensch, die es jemals gegeben hat nach dem Propheten. Aber wenn man damit aussagen möchte, dass diese Person jemand ist, der im Islam einiges wirklich wieder auf die richtige Bahn gebracht hat und dass er unglaublichen Einfluss gehabt hat in der islamischen Geschichte, dabei den Islam zu verteidigen und den Islam voranzubringen, dann macht das nichts aus. Denn das ist auch eine Sache, die die Gelehrten unter sich also verwendet haben. Die Gelehrten haben ja diesen Begriff verwendet. Ja? Der Begriff Imam ist weniger schlimm, ist also weniger, wie heißt es, also hoch angesiedelt, als zum Beispiel Sheikh al-Islam. Also jemand, einen Gelehrten als einen Imam zu bezeichnen, ist weniger schlimm als jemanden als Sheikh al-Islam. Sheikh al-Islam schon geht in gefährlicher Richtung. Aber wie gesagt, kommt darauf an, wie man es verwendet. Aber man soll, eben weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch schon einen Menschen, der Vorbeter ist in einer Moschee, als einen Imam bezeichnet. Und Imam ist ein Führer. Ja? Kommt vom Wort Amam. Amam heißt vorne. Und Imam ist der Imam, weil er entweder im Gebet vorne steht oder die Leute leitet. Ja? Die Leute seiner Gemeinschaft leitet. Diesen Begriff, damit gehen manche Leute ein bisschen leichtfertig um und bezeichnen jeden Menschen fast als Imam. Und da muss man aufpassen, und dass man diesen Begriff nicht zu leichtfertig verwendet. Ja? Also Imam einer Moschee ist unproblematisch. Wenn man sagt, das ist der Imam, also das ist der Imam der Moschee, das ist kein Problem. Aber wenn man einen Gelehrten als einen Imam bezeichnet, als einen praktisch einen herausragenden Gelehrten, dann sollte man das doch nur tun für Leute, die diesen Begriff auch wirklich verdient haben, wie zum Beispiel Imam Ahmad rahimahullah oder Al-Bukhari oder Muslim oder andere, die wirklich einen großen Einfluss hatten in der islamischen Geschichte, und nicht jemand, der jetzt vielleicht bekannt ist, aber in 50 Jahren wird er unter den Toten sein und keiner wird ihn mehr kennen. Ja? Das sind sicher nicht derjenige, der wirklich als Imam zu bezeichnen ist im Islam. Dann gibt es noch andere Begriffe, die verwendet werden. Ayatullah oder Hujjatullah oder Hujjatul Islam. Das sind alles ganz neue Begriffe, die es am Anfang gar nicht gegeben hat. Und sind auch nicht so toll, weil Hujja heißt da immer Argument. Und wenn man sagt Hujjatullah, das heißt, das ist Allahs Argument. Damit will man sagen, wenn diese Person praktisch gesprochen hat, dann darf ihm keiner mehr widersprechen. Und dann sozusagen ist die Botschaft bei der Person angekommen, jetzt muss ich es praktisch umsetzen. Und der Hujjatul Islam ist genau das Gleiche. Ja? Das ist also natürlich falsch, weil niemand ist ein totschlagendes Argument außer die Gesandten von den Menschen. Ja? Und Ayatullah, Allahs Zeichen, ist eigentlich gar nicht sowas Besonderes, weil jedes Geschöpf ist irgendwie ein Zeichen Allahs. Denn jedes Geschöpf weist auf den Schöpfer hin. Ja? Weil es gibt kein Geschöpf, ohne dass es dazu einen Schöpfer gibt. Und deswegen ist jedes Geschöpf eine Ayah von Allah. Das heißt, ein Zeichen, dass es Allah gibt. Ja? In diesem Sinne ist also Ayatullah also nichts Besonderes. Aber wenn man damit meint, was wahrscheinlich auch der Fall ist, dass man jemanden meint als Wunder, als ein Wundermensch, das ist natürlich ein übertriebener Begriff. Und deswegen sollte man also andere Begriffe verwenden, wie die Gelehrten verwendet haben, zum Beispiel ein Mufti oder ein Qadi, ein Hakim oder ein Imam, all diese Begriffe, je nachdem wie die Leute das verstehen, aber man darf nicht übertreiben, weil wenn der Begriff, wie der Begriff Sheikh heutzutage, wird für jeden verwendet und deswegen ist er auch nicht mehr so viel wert. Dann hat der Autor einen weiteren Hadith erwähnt, und zwar über Abu Huraira radiallahu anhu überliefert. Ich weiß gar nicht, ob ich davor eigentlich die Quelle angegeben habe. Eher nicht. Ne? Auf jeden Fall der Hadith, wo Allah sagt, der Sohn Adams kränkt mich, der ist bei Bukhari und bei Muslim. Und die andere Überlieferung beleidigt nicht die Zeit, denn Allah ist der Schöpfer der Zeit. Das ist auch bei Sahih Muslim überliefert. Und das war's schon. So. Abu Huraira radiallahu anhu überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes gesagt hat: Inna akhna'as min indallah rajulun tasamma malik al-amlak la malika illallah. Dieser Hadith ist ebenfalls bei Bukhari und bei Muslim. Und zwar sagte Abu Huraira radiallahu anhu arda: Derjenige Name, der bei Allah am meisten erniedrigt ist, ja, oder derjenige Mensch, der bei Allah subhanahu wa ta'ala am meisten erniedrigt ist, ist derjenige, der folgendermaßen heißt, Malikul Amlak. Das heißt, der König der Könige. Das ist der Beweis für das, was wir vorhin gesagt haben. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, La Malika illallah. Es gibt keinen wirklichen Herrscher außer Allah. Oder es gibt keinen wirklichen König, aber hier steht Malik. Und ihr kennt ja den Begriff Unterschied zwischen Malik und Malik. Ein Malik ist also wortwörtlich eigentlich ein Besitzer. Und Malik ist der König. Und Allah ist beides. Ja? Weil du kannst ein Besitzer von einer Sache sein, aber trotzdem regierst du nicht. Und du kannst ein König sein und regierst also. König ist jemand, der regiert. Aber du besitzt trotzdem nicht alles. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala ist beides. Deswegen lesen wir auch im Koran Malik Yawmiddin und Malik Yawmiddin. Diese Person praktisch wird, wie es so in so vielen Beweisen, so vielen Textstellen steht, in der Sunna und im Koran, immer eine Person wird bestraft gemäß der Tat, die sie begangen hat. Umgekehrt. Das heißt, sie nennt sich der König der Könige und stellt sich auf die höchste Stufe, weil unter den Menschen diejenige Person, die am meisten Macht hat, sind die Könige. Und er stellt sich noch sogar oben drüber. Und die Könige sind die natürlich Ansehen genießen unter den einfachen Leuten, Aber unter den Gelehrten genießen sie natürlich kein Ansehen, ja. Die Gläubigen genießen, die Gläubigen, die verehren, wenn der Begriff stimmt, also sie schätzen hoch die Gelehrten und nicht irgendwelche anderen Menschen. Aber diese Person stellt sich über noch diese Könige drüber und dann deswegen die entsprechende Strafe ist, dass sie bei Allah subhanahu wa ta'ala am meisten erniedrigt sein wird. Ja? Und das finden wir sehr, sehr oft. Zum Beispiel kennt ihr, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam oder Allah subhanahu wa ta'ala im Koran uns mitgeteilt hat, dass wenn jemand Zakat zu bezahlen hat und er bezahlt den Zakat nicht von seinem Gold oder seinem Silber, dann wird genau dieses Gold und Silber in der Hölle gehitzt und dann wird er damit gebrandmarkt. Ja? Oder jemand, der Armreifen hat und dafür Zakat nicht zahlt, die werden ihm in Armreifen von Feuer umgewandelt und er wird sie tragen. Und dementsprechend finden wir sehr viele Beweise aus dem Koran, aus der Sunna, dass man entsprechend der Taten, die man begangen hat an Sünden, bestraft wird. Und deswegen, was sind dann die Namen, die Allah am liebsten sind? Genau umgekehrt von diesen Namen, die wir gerade erwähnt haben. Und zwar, dass man sagt Abdullah und Abdurrahman, das heißt Diener Allahs und Diener des Allerbarmes. Ja? Allah liebt es, dass man sich für ihn erniedrigt. Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala sagte, Mithlu Shahan Shah, kann keiner von uns verstehen, weil das ist Persisch, das ist kein Arabisch, und das bedeutet der König der Könige. Ja? Also er sagt als Beispiel für Namen, die Allah subhanahu wa ta'ala am wenigsten mag, sind solche Begriffe. Und in einer weiteren Überlieferung heißt es, أَغْيَضُ رَجُلٍ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ. Das heißt, eine Person, die sowas sagt, ist diejenige, mit der Allah subhanahu wa ta'ala, eine Person, die so heißt, ist diejenige, die bei Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag, mit der Allah am jüngsten Tag am meisten zornig ist, am zornigsten ist, und diejenige, die bei ihm am übelsten ist. Diese Sache aus diesen Worten, die wir gerade eben gehört haben, lernen wir einige Sachen. Und der Autor rahimahullah sagte, also natürlich lernen wir daraus, dass man nicht solchen Namen haben darf, König der Könige. Und das heißt, wir dürfen sie auch nicht geben, das ist der Punkt. Ja? Wir dürfen sie auch nicht anderen Leuten geben. Das ist einfach übertriebenes, weil das übertriebener Lob ist, der einem Menschen nicht gebührt. Und dann lernen wir auch, dass es geht nicht nur um diesen Namen, sondern es geht um alles andere auch, was im Gleichen, was gleichbedeutend ist oder ähnlich schlimm ist. Ja? Wie der Herr der Herren zum Beispiel, Rabbul Arbab, oder wie gesagt, der Barmherzigste aller Barmherzigen, oder der Größte der Großen und solche Begriffe. Und drittens sagte er, dass dieses Verbot gilt, obwohl man es gar nicht meint. Obwohl man es gar nicht meint. Das heißt, in keinem dieser Hadithe steht, dass man nicht König der Könige heißen darf, wenn man meint, dass man auch wirklich der König der Könige ist. Und aber diese Sache stimmt nicht ganz. Die Sache stimmt nicht ganz. Und dann ist die Absicht spielt schon eine Rolle. Und die Absicht spielt eine Rolle. Also es kommt darauf an, weil es gibt nämlich Begriffe, die darf man wirklich nur für Allah subhanahu wa ta'ala verwenden. Und es gibt Begriffe, die darf man für jemand anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala verwenden. Und dabei kommt es auf die Absicht an. Das ist der Punkt, den wir jetzt näher versuchen wollen zu erläutern. Gleich, inshallah. Aber wir wollen wissen, noch einmal zusammengefasst, die Absicht spielt sehr wohl eine Rolle. Das heißt, wenn jemand sich als Richter der Richter bezeichnet oder so bezeichnet wird und man meint es auch wirklich so, dann ist es natürlich schlimmer, als wenn man ihn so bezeichnet und es nicht damit meint. Und dass es einen Unterschied gibt, haben wir gesehen bei Sheikh al-Islam. Sheikh al-Islam, wenn man damit meint, dass diese Person derjenige ist, der größte Gelehrte im Islam ist, den es jemals gegeben hat, überhaupt, Das ist übertrieben und falsch, weil wir wissen, dass es unter den Freunden des Propheten sallallahu alaihi wasallam Gelehrtere gab. Aber wenn man damit sagen will, dass er, wie heißt es, einfach großes Wissen gehabt hat und vieles bewirkt hat im Islam, dann ist es die Sache, wie heißt es, in Ordnung. So. Und dementsprechend, deswegen im nächsten Kapitel, das grenzt direkt danach an und ist auch, wie heißt es, vom Inhalt her ähnlich, sagt der Autor Babun, احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. Und zwar geht es um den Respekt vor den Namen Allahs und dass man einen Namen deswegen verändert. Dass man einen Namen deswegen abändert. Das heißt, jemand hat einen Namen, der, wie heißt es, einem Menschen nicht gebührt, und deswegen ändert man den Namen um. Ja? Ihr wisst das besonders, wenn eine Person in den Islam eintritt und sie hat irgendeinen Namen, der islamisch absolut nicht akzeptabel ist, dann muss diese Person ihren Namen ändern. Und deswegen erwähnt der Autor genau folgenden Hadith, der genau angebracht ist. Er sagte, عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإلي الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح رواه أبو داود وغيره. Diese Überlieferung lautet folgendermaßen: Zwar ein Mann namens Abu Shuraih radiallahu anhu arda, er hieß eigentlich Abu al-Hakam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm folgendes: Abu al-Hakam heißt ja der Vater des Richters. Und al-Hakam, der Richter schlechthin, ist wer? Allah. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gehört hat, hat er zu ihm gesagt: Inna Allah huwa al-Hakam. Allah ist der Richter. Wa ilayhi al-Hukm. Und er ist derjenige, der regiert und bestimmt. Also hat es ihm übel genommen, dass er sich so nennt. Daraufhin sagte der Mann als Begründung, warum er Abu al-Hakam heißt, Vater des Richters. Also Abu al-Hakam gemeint ist also derjenige, der absolute Richter ist. Ja, der ist nicht nur Richter, sondern auch noch der Vater von ihm. Das ist der dem Richter eigentlich alles beigebracht hat. Wenn Leute unter meinem Stamm, unter meinem Volk sich uneinig sind, dann kommen sie zu mir. Und wenn ich dann urteile, sind plötzlich alle damit zufrieden. Alle Gruppen, die zu mir kommen, wenn die sich gestritten haben, und die akzeptieren mein Urteil, wie es ist. Und dann sagte der Prophet, das ist ja wunderbar. Es gibt ja nichts Schöneres als das, wenn wir einen Friedensstifter haben. Und dann sagte der Prophet, welche Kinder hast du? Wie heißen deine Kinder? Dann sagte er, Shuraih, Muslim und Abdullah. Dann sagte der Prophet, wer ist der Älteste von ihnen? Sagte er, Shuraih. Dann sagte er, okay, dann heißt du ab jetzt Abu Shuraih, Vater von Shuraih. Und diese Überlieferung ist bei Abu Dawud und anderswo überliefert worden. Und Al-Albani rahimahullah sagte, dass der Isnad jayyid ist. Und aus diesem Hadith, liebe Geschwister, lernen wir folgende Sachen. Zunächst einmal, im Arabischen gibt es diese Bezeichnung Abu irgendetwas. Und Abu heißt ja nichts anderes als Vater von. Und was macht man danach? Welches Wort fügt man danach an? Das kommt drauf an. Es kann sein, dass jemand Abu irgendwas heißt aus Lob. Dass man ihn irgendwie damit loben möchte. Es kann aber auch sein, zum Beispiel wie die Person in der Geschichte hier, Abu al-Hakam, Vater des Richters. Das ist ein, der hat keinen Sohn, der Richter heißt, und er heißt einfach Abu al-Hakam, weil man damit ihn loben will, wie toll er zwischen den Menschen richtet. Das ist praktisch eine Art Lob. Die zweite Möglichkeit ist, dass man jemanden beleidigen will. Und zwar wie zum Beispiel Abu Jahl. Jahl heißt der Unwissenheit. Aber irgendwie hat sich das bei ihm eingebürgert und sie wurde immer so genannt und das wurde zu seiner Kunya. Das nennt man Kunya, ja, Abu irgendetwas. Und der dritte Grund ist, kann sein, dass man jemanden irgendwie nennt, weil er irgendetwas Bestimmtes immer gemacht hat. Ja? Und wie heißt es? Zum Beispiel Abu Huraira. Ja, weil Huraira ist, kommt vom Wort Hirra oder von Hir, das ist einfach die Katze oder die Kater. Und Hirra ist die Katze und Huraira ist das Kätzchen. Und offensichtlich, weil er immer ein Kätzchen hatte, weiß ich. Oder viel mit den Katzen gespielt hat. Auf jeden Fall wurde das dann zu einem Begriff, auch wenn er das nachher vielleicht gar nicht mehr gemacht hat, aber dieser Begriff blieb dann meistens bei ihm. Oder zum Beispiel, es kann auch sein, aus einem vierten Grund, dass jemand einen Namen Abu irgendwas hat, einfach so, damit man weiß, wie er heißt. Wie zum Beispiel Abu Bakr. Abu Bakr hat keinen Sohn gehabt, der Bakr hieß, trotzdem hat man ihm zu Ehre diesen Namen Abu Bakr. Heißt Abu Bakr. Oder Abu al-Abbas, und zwar Ibn Taymiyyah, rahimahullah, man nennt ihn Abu al-Abbas, der Vater von al-Abbas. Al-Abbas ist sein Name, der Onkel vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, hieß so, ein Onkel von ihm. Aber hat Ibn Taymiyyah einen Sohn gehabt? Nein, er hat keine Kind gehabt, deswegen ist dieser Begriff Abu al-Abbas auch nicht nur eine Art, ein Respekt, um ihn anzusprechen. Dieser Hadith, den wir gerade eben gehört haben, weist darauf hin, indirekt, dass Al-Hakam ein Name von Allah ist, der Richter. Weil sonst hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ist er der Person wohl eher nicht übel genommen, oder? Dass sie, Al-Hakam heißt. Ja? Abu al-Hakam, Vater des Richters. Weil der Richter ist Allah. Ansonsten aus dem Koran kennen wir nicht den Namen Al-Hakam. Ja? Aber hier aus der Sunna weist darauf hin, dass ein Name von Allah Al-Hakam ist. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich vorhin angesprochen wollte. Und zwar, wir lernen hier daraus, dass wir die Namen Allahs zu respektieren haben. Das bedeutet, ein Name, der Allah gehört, den dürfen wir ihm nicht streitig machen. Und dann sagt der Autor, rahimahullah, auch wenn man nicht die Bedeutung beabsichtigt. Das ist nicht ganz korrekt, weil hier in dem Hadith, der Mann hieß Abu al-Hakam und er wurde gefragt, warum heißt du, also sinngemäß, er wurde indirekt gefragt, warum heißt du Abu al-Hakam? Sagt er, ja, weil die Leute, wenn sie zu mir kommen und sich gestritten haben, dann habe ich zwischen ihnen gerichtet und dann waren sie sich immer einig. Das heißt praktisch, die Bedeutung dieses Wortes ist beabsichtigt. Und deswegen aus dem Hadith kann man nicht ableiten, dass die Bedeutung des Wortes nicht beabsichtigt ist. Wir haben nämlich Gegenbeweise dafür, dass es Leute gab zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die sehr wohl auch solche Namen hatten, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn nicht übergenommen. Wie zum Beispiel Al-Hakam ibn al-Harith al-Sulami oder Al-Hakam ibn Sa'id ibn al-As oder Al-Hakam ibn Abdullah al-Thaqafi und andere, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, die man in den Biografien über die Sahaba nachlesen kann. Und das beweist was? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihre Namen nicht geändert. Das bedeutet, dass bei ihnen die Bedeutung dieses Namens war gar nicht beabsichtigt und deswegen spielt die Absicht sehr wohl eine Rolle. Ebenso erst recht, wenn ein Name ohne Al steht. Ihr wisst, im Arabischen Al heißt der, die, das. Und wenn ich sage über Allah, zum Beispiel ein Name Allahs ist was? Ar-Rahim. Ar-Rahim. Der Barmherzige. Aber wenn ich das Al wegnehme und nur Rahim sage, dann darf ich das für einen Menschen verwenden. Weil die Menschen können auch barmherzig sein. Sogar Tiere können barmherzig sein. Aber der Barmherzige schlechthin, das heißt der Barmherzigste überhaupt, ist nur Allah alleine. Das heißt, Allahs Name ist Ar-Rahim. Aber nur Rahim alleine, ohne den Artikel Al davor, den kann ich verwenden für ein Geschöpf. Und deswegen, dafür gibt es auch Beweise dafür, weil es gibt einige Sahaba, die ebenso hießen wie Hakim ibn Hizam, Hakim ibn Harith al-Ta'ifi und Hakim ibn Tariq al-Umami oder al-Amawi und andere, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Ja? Die hießen alle so und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es ihnen nicht übel genommen. Ja? Und deswegen darf man auch solche Worte verwenden wie zum Beispiel Karim. Ja? Karim. Wir wissen, Allah ist Al-Karim, der Großzügige, aber Karim alleine, wie gesagt, darf man auch verwenden. Ansonsten lernen wir aus diesem Hadith, dass man dringend, wenn man einen Namen hat, durch den man Allah irgendwie streitig machen möchte oder auch nicht will, je nachdem dann, dann muss man aufpassen. Das ist genau der Punkt, den ich noch als letztes erwähnen möchte. Erstens einmal, manche Leute haben Namen, die eindeutig, also es kann sein, jemand hat einen Namen, der eindeutig für Allah reserviert ist. Ja? Wie zum Beispiel Ar-Rahman, Allah oder Rabbul Alamin. Solche Namen, die sind ganz allein für Allah reserviert. Allah sowieso. Ar-Rahman ist ein speziell reserviertes Wort, das nur für Allah gilt. Rabbul Alamin heißt Herr der Welten. Al-Khaliq heißt der Schöpfer und so weiter. Ja? Das sind bestimmte Namen. Das sind bestimmte Namen, die nur für Allah ganz alleine gelten. So. Jetzt gibt es Namen, die, je nachdem wie man es beabsichtigt, wie wir gesagt haben, Al-Hakam, der Richter. Diese Person hieß der Vater des Richters. Warum? Weil man sagte, der ist ein unglaublicher Richter. Und das ist jetzt ein Problem, weil man meinte die Bedeutung, die hinter diesem Wort steckt. Dann ist dieser Name nicht mehr erlaubt. Aber wenn dieser Name, wo es auf die Absicht ankommt, ein Name ist, der für Allah verwendet, aber auch für einen Menschen, wie zum Beispiel jetzt hier Al-Hakam, dann ist die Sache, wie heißt es, kommt auf die Absicht an. Ja? Weil wir gesagt haben, dass es einige Sahaba gibt, die so hießen und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihren Namen nicht geändert hat. Okay? Also noch einmal, die Namen, die für Allah verwendet werden und für die Menschen auch verwendet werden, da kommt es drauf an, wie heißt es, mit welcher Absicht man es macht, aber Namen, die ausschließlich nur für Allah gelten, bei denen darf man das nicht machen. Bei denen darf man das nur, bei diesen Namen darf man nur für Allah subhanahu wa ta'ala anwenden. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.